Und Allah hat euch aus dem, was er erschaffen hat, Schattenspender gemacht. Und er hat euch in den Bergen Deckung gegeben. Und er hat euch Kleider gemacht, die euch vor der Hitze schützen. Und Kleider, die euch vor eurer Gewalt gegeneinander schützen. So vollendet er seine Gunst an euch, auf dass ihr ihm ergeben sein möget.